Kundgabe 3448. Empfangen durch Bertha Dudder am 25.02.1945. Trost und Kraft durch Gottes Wort in größter Not. Welche Gnade und Kraft ausgeht von dem durch Gottes Liebe zur Erde geleiteten Wort, das werdet ihr erfahren in banger Stunde, da ihr euch abgeschnitten wähnet von aller Welt und nur mit Gott in Verbindung treten könnt durch das Gebet. Dann wird er zu euch sprechen in seiner Liebe und euch Kraft vermitteln. Er wird euch betreuen und für euch sorgen. Und sein Wort wird euch hinlänglich Speise und Trank sein, bis euch Hilfe kommt. Kein Mensch wird euch den Trost zusprechen können, der aus seinem Wort euch zuströmt. Denn ihr spüret mit seinem Wort auch ihn selbst in eurer Nähe. Und ihr vertraut euch ihm gläubig an. Und so ihr sein Wort höret, hat alles andere seinen Schrecken verloren für euch. Seine Liebe spricht zu euch, seine Vaterhand fasset euch und lässet euch nicht mehr fallen. Sein Wort ist voller Milde und Güte. Es spricht euch Hoffnung zu und ihr erkennt es als Wahrheit. Und darum höret jede Furcht und jedes Bangen auf, weil ihr ihm nun bedenkenlos vertraut. Je größer die irdische Not ist, desto näher ist Gott euch, so ihr ihn nur rufet. Er verlässt euch nicht, und er bringt dies in seinem Wort zum Ausdruck, dass ihr unentwegt vernehmen dürfet, direkt oder durch Mittler, so ihr Verlangen danach habt. Denn dieses Verlangen erfüllt Gott. Er lässet euch nicht ohne geistige Speise. Er verschließt den Quell nicht, dem das lebendige Wasser entströmt. Er schützet ihn vor Vernichtung. Er lässet nicht zu, dass er durch Menschenwille verschüttet wird, dass der Quell zum Versiegen kommt, den seine große erbarmende Liebe geöffnet hat für euch, die ihr hungert und dürstet, die ihr in Not des Leibes und der Seele schmachtet und nach Labung verlangt. Und also steigt Gott selbst im Wort zur Erde, zu den Seinen, wenn jeglicher Zugang zu euch durch Menschen verwehrt ist. Dann wird er bei euch sein, und ihr werdet aus seiner väterlichen Hand reiche Gabe empfangen dürfen. Ihr werdet körperlich und geistig gestärkt werden. Und so ihr alle irdischen Hoffnungen aufgegeben habt und euch nur Gott allein hingebet, nimmt er selbst euer Schicksal in seine Hände. Und er wird euch erretten aus aller Not. Denn seine Liebe umfasset euch, wie sie alle umfasset, die ihr zu ihm eure Zuflucht nehmet im Gebet. Amen.